Das bangladeschische Soziologie-Institut widmete anlässlich des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas den großen Menschen von Paek Do-san, Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un Urkunden für ihre Verdienste. Eine Veranstaltung zur Übergabe der Urkunden fand am 26. April in Dhaka statt. Daran nahmen teil die Mitglieder des bangladeschischen Soziologie-Instituts, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Dee-Völker in Bangladesch und die Angehörigen der Botschaft. Die Teilnehmer legten am Kunstwerk, auf dem Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammen sind, Blumenkorb nieder und erwiesen ihre Hochachtung. Anschließend übergab der Vorsitzende des Instituts dem koreanischen Botschafter die Urkunden für die Verdienste.